Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Über den Shutdown in den Vereinigten Staaten haben wir heute Morgen schon mehrfach geredet. Die eine Seite ist natürlich die politische Debatte. Die andere Seite ist, welche Auswirkungen hat das im Land? Und da kann man sagen, zum Beispiel leere Regale, geschlossene Kliniken. Die Indianer in den Reservaten sind ganz besonders von diesem Shutdown betroffen. Einzelheiten dazu von Arthur Landwehr. Es hat viel geschneit im Land der Navajo-Indianer. Die Straßen in den Reservaten in New Mexico und Arizona liegen voller Schnee. Seit 2 Wochen ist kein Schneepflug hier mehr durchgefahren. That service is provided by the Bureau of Indian Affairs and it's currently not happening. So people in that case, people are snowing in and they're not able to get to market to get food. Der Service wird vom Büro für Indianerangelegenheiten erledigt und das passiert gerade nicht. Die Leute sind also eingeschneit und nicht in der Lage, zum Markt zu gehen, um Lebensmittel zu kaufen. Aaron Payment, Präsident des Nationalkongresses der amerikanischen Indianerstämme. Die Schneepflüge gehören dem Staat. Und er hat geschlossen. Die Fahrer sind im unbezahlten Urlaub, bis man sich in Washington auf einen neuen Haushalt einigen kann. Vom sogenannten Government Shutdown, der Haushaltssperre, sind die Indianerstämme in den USA so stark betroffen wie kaum jemand sonst. Mit drastischen Auswirkungen, sagt Aaron Payment. The impact is drastic in Indian country. Beispiel Krankenhäuser, Gesundheitszentren, überhaupt das gesamte Gesundheitswesen, alles wird von der Bundesregierung in Washington gestellt. Staatliches Personal ist schon weg, die Krankenhäuser arbeiten noch auf Sparflamme. Eine gute Woche, so Aaron Payment, wird es noch gehen, dann ist in vielen Orten das Geld verbraucht. Einer meiner Mitglieder, ein Direktor in einer indianischen Gesundheitseinrichtung, arbeitet praktisch umsonst. Die Ursache ist plus minus 200 Jahre alt. Den Indianern wurden vom neuen, jungen amerikanischen Staat Millionen Hektar Land genommen. Da werden bis heute Bodenschätze gewonnen, grasen Rinder oder entstanden Städte. Im Gegenzug bekamen die Indianer wertloses Land und Versorgung. In exchange, the federal government promised health, education and social welfare. And so we've become reliant on that. We depend on that. Die Bundesregierung versprach Gesundheit, Bildung und soziale Absicherung. So wurden wir davon abhängig und brauchen das heute. Die alten Verträge haben die Zusicherung, dass der Staat für immer und ewig für die Indianer sorgt. Konkret heißt das zum Beispiel, ein Geschäft in einem Reservat bekommt die Lebensmittel vom Staat. Staatliche Lastwagen bringen sie. The federal government supplies the food supplies to our respective tribes and then we distribute it to our tribal members. Die Bundesregierung liefert die Lebensmittel an die Stämme und wir verteilen sie dann an unsere Mitglieder. Nur, wenn der Staat nicht mehr funktioniert, bricht in den Reservaten vieles zusammen. But during the shutdown, when those supplies are interrupted, then we aren't going to be able to provide food for our tribal members. Während des Shutdowns ist das unterbrochen und wir können den Menschen in den Stämmen keine Lebensmittel mehr geben. Einigen der Stämme ist es gelungen, ihre Einrichtungen selbst zu verwalten. Sie bekommen Geld aus Washington und organisieren sich dann selbst. Die haben jetzt Rücklagen, mit denen sie den Shutdown überbrücken können. Wir brauchen Gesetze, die das Geld allen verpflichtend im Voraus zur Verfügung stellen. Wenn dann die Regierung stillsteht, sind unsere Programme ein Jahr im Voraus finanziert. Seit 5 Jahren sind solche Gesetze auf dem Weg, die für mehr verlässliche Finanzierung der Arbeit in den Reservaten sorgt und damit mehr Selbstverwaltung möglich machen soll. In den neuen Kongress sind 2 neue Indianerinnen gewählt worden und auch auf die baut Aaron Payment. Das war Arthur Landwehr und wir kommen um 8.42 Uhr zu dem Wichtigsten in Kürze im Deutschlandfunk. In den USA geht der sogenannte Shutdown in die 3. Woche und ein Ende des Haushaltsstreites ist nicht in Sicht. Jan Bösche. Präsident Trump sprach davon, es könne noch Monate dauern. Das 2. Treffen von Präsident Trump und Kongressmitgliedern in dieser Woche verlief ohne Ergebnis. Trump sagte, zur Not werde er einen nationalen Notstand erklären, um die Mauer zu bauen. Damit würde er aber die Hoheit des Kongresses untergraben, über das Geldausgeben zu bestimmen. Gerichtsverfahren könnten die Folge sein. Von dem Shutdown sind über 800.000 Regierungsmitarbeiter betroffen. Gut die Hälfte von ihnen muss ohne Gehalt weiterarbeiten, FBI-Beamte, Fluglotsen oder Sicherheitskräfte an den Flughäfen. CNN berichtet, an mehreren Flughäfen meldeten sich Sicherheitskräfte verstärkt krank. Das führe zu längeren Schlangen bei der Sicherheitskontrolle. Kurz vor den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder geben sich die Gewerkschaften selbstbewusst und fordern 6% mehr Lohn. Dazu sagte der Bundesvorsitzende des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, heute früh hier im DLF. Es gibt keine Streikaktion, wo die Mülltonnen nicht abgeholt werden, sondern auf der Landesebene reden wir über Bildungsbereiche und innere Sicherheit. Die Kolleginnen und Kollegen merken aber, dass die Steuerkassen voll sind, ohne Ende, und dass sie eben auch abgehangen sind von der allgemeinen Einkommensentwicklung bisher. Wir stehen weiterhin für die Frage, keine Neuverschuldung, aber beim Thema Schuldenabbau sagen wir, hier müssen wir ein Stück weit mehr nachhaltig denken. Die junge Generationen leben davon, dass wir eben auch einen starken, leistungsfähigen öffentlichen Dienst haben. Über Jahrzehnte hinweg haben wir diesen öffentlichen Dienst klein gespart. Jetzt muss mehr investiert werden. Das kostet dann logischerweise auch mehr Geld. Soweit Ulrich Silberbach. Die Europäische Union steht 2019 vor großen Herausforderungen. Rumänien hat die Ratspräsidentschaft übernommen und teilweise verläuft der Fortschritt innerhalb der EU in sehr unterschiedlichem Tempo. Für den österreichischen Europapolitiker Hannes Swoboda müsse dies akzeptiert, aber eben auch ehrlich diskutiert werden. Swoboda sagte: Es ist einfach eine viel zu große Erwartung gewesen, dass die verschiedenen Länder sich ganz rasch entwickeln. Viele dieser Länder hatten ja fast nie eine demokratische Phase gehabt oder zumindest nur sehr kurze demokratische Phasen. Es waren vor allem nach dem Ersten Weltkrieg gewisse Umbrüche, ohne dass man sich zur Demokratie schon entwickeln konnte, wenn wir zum Beispiel auch an Ungarn denken. Dann kam der Faschismus, dann der Kommunismus. Viele dieser Länder leiden unter Abwanderung. Wir sprechen im Westen immer von dem Problem der Zuwanderung, aber die Probleme der Abwanderung, wenn ich an Bulgarien denke, zum Teil auch an Rumänien, sind ja viel größer. Das wird man nicht von heute auf morgen lösen können, aber zumindest mehr Verständnis füreinander finden. Soweit Hannes Swoboda. Die Flüchtlingspolitik bleibt die große Herausforderung in der Europäischen Union. Das jüngste Beispiel ist die Hängepartie um die Mittelmeer ausharrenden Rettungsschiffe. Ska Keller, die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, sagte dazu hier: Was wirklich passieren muss, gerade in Italien, ist, dass die Häfen halt aufgemacht werden. Natürlich ist in Italien und gerade auch Malta natürlich in einer geografisch schwierigen Lage. Deswegen ist es absolut richtig, dass die anderen Mitgliedstaaten sich auch bewegen müssen. Hier müssen alle vorangehen. Es braucht wirklich hier Solidarität und Fairness auch der anderen Mitgliedstaaten. Es braucht ein faires und solidarisches Verteilungssystem. Und dafür haben wir im Europäischen Parlament auch bereits die Gesetzesvorschläge gemacht. Zum Beispiel für die Umverteilung der Flüchtlinge mit einem großen Konsens im Europäischen Parlament. Und jetzt erwarten wir, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten auch bereit sind, diesen Kompromiss mitzumachen.